1. Job, der Sohn der Zeruja, bemerkt deutlich, dass das Haus des Königs immer noch sehr in seinem Sohn Absalom hing. 2. Die Schalb schickte Job nachtekoa, ein kluger Frau zu holen, der er befahl, sich als Trauen zu verkleiden und auf jeglich Flied zu versichten. 3. Wise Sien, wo den König zu treten und ein ganz bestimmt Jeskic zu erzählen, die er a Wort für Wort vorgab. 4. Falls die Frau aus Tekoa vor den König trat, warf sie sich respektvoll mit dem Gesicht zur Erde und bat in instandigem Hilf. 5. Der König erkundigt sich nach ihrem Anliegen, woraufhin sie erklärt, dass sie ein Witwe sein und ihren Ehemann verloren habe. 6. Sie berichtet, dass ihr beiden Sohn auf dem Feld in Streit geritten seien und einer den anderen erschlagen habe, die niemand schlichtend eingreifen konnte. 7. Nun vor dir die gesamte Wohnschaft die Auslieferung des Überlebenden zur Hinrichtung, was jedoch ihren letzten Erben und das Andenken ihres Mannes vernichten Word. 8. Der König versprach der Frau daraufhin, sich persönlichem ihr Angelegenheit zu kommen und ein Entsprechen Verfügung zu erlassen. 9. Die Frau betonte jedoch, dass sie und ihr Familie die Verantwortung für die Entscheidung Trajan wollten, damit der König und sein Thron frei von should blieben. 10. David ordneten, das Jeder, der SIE bedrange, worin geführt werden soll, damit er SIE in Zukunft nicht mehr belastigen kann. 11. SIE bat den König, bei Gott zu schoren, dass der Blutträger das Unheil nicht vergrößere, woraufhin David versichert, dass ihrem Sohn kein Haar gekrümmt werd. 12. Nachdem SIE sich der Gunst des Königs sicher war, but die Frau die Erlaubnis, noch ein weiteres Wort in ihren Herrn richten zu dürfen. 13. Sie fragte den König, warum ergügen das Volk Gottes Handel, in dem sein eigenes Erteil nicht auf seinen Verbannten Sohn anwend. 14. Die Allmenschen Sterblich sind wie verschüttet Wasser, sollte der König bedenken, dass Gott wedge such, einen Verstesinen nicht dauerhaft auszuschließen. 15. Sie erklärt, Sie ist eine die Schalb gekommen, weil das Volk sie gingstigt habe, und sie habe gehofft, dass der König die Bitte seiner Dienerin erfüllen würde. 16. Sie vertraut darauf, dass der König sie und ihren Sohn vor den Genigen schütze, die sie aus dem Gottlichen Agentum Israels vertrieben wollten. 17. Die Frau fügte hinzu, dass das Wort des Königs a Trost spende, die er wie ein Engel Gott zwischen Gott und Bos unterscheiden kann. 18. Der König forderte sie nun auf, im die Vol Wahrheit zu sagen und kein seiner Fragen unbeantwortet zu lassen. 19. Fragte sie direkt, ob Job hinter diesem ganzen Plan steck, woraufhin sie gestand, dass Job a tatsächlich Wort in den Mund gelegt habe. 20. Job habe dies getan, der Situation ein neue Wendung zu geben, doch der König besitzt die Weisheit eines Engels und erken als auf Erden. 21. Daraufhin wante sich der König und Job und gab im die Erlaubnis, den Jungen Absalom nach Jerusalem zurück zu holen. 22. Job dankte dem König zutiefsten so darin einen Beweis für die Gnade, die David im und diesem Tag erwiesen hat. 23. Unversuglich machte sich Job auf den Weg nach Geschor, Absalom abzuholen und in Zurich in die Hauptstadt zu begleiten. 24. Der König verfügte jedoch, dass Absalom war in sein eigenes Haus zu rückkehren durf, aber unter keinen Umständen persönlich gegenübertreten soll. 25. In ganz Israel gab es keinen Mann, der wegen seiner Schönheit so gerühmt word wie Absalom, die keinerlei körperlich Makel aufwies. 26. Wenn sich jarlich das Haar schneiden ließ, wog sein schwer Haarpracht nach dem Königlichen Gewicht etwas 200 Shekel. 27. Absalom hat drei Sohn und ein Tochter namens Tamar, die für Ursurge wohnlich schon's Aushen bekannt war. 28. Zwei Vol Jahr lebte Absalom in Jerusalem, wann das es zu einer persönlichen Begegnung mit dem König kam. 29. Schließlich ließ Absalom nach Job rufen, in als Vermittler zum König zu. Senden, doch Job weigert sich zweimal, zu ihm zu kommen. 30. Joabs Aufmerksamkeit zu erzwingen, befahl Absalom seinen Dienern, das engrenzend Gerstenfeld Joabs in Brand zu stecken. 31. Darauf in such der Job Absalm in dessen Haus auf und verlangte ein Erklärung für dies Erstoring seines Eigentums. 32. Absalm erklärt, will endlich Klarheit über sein Lage und sei Beret, für sein should zu sterben, falls der König in nicht empfangen will. 33. Job berichtet dies dem König, der Absalm schließlich zu sich rief, in Empfing und in Zum Zeichen der Versöhnung kast.